وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله رحمةً للعالمين وهدى وبشرى لمن أراد من خلقه أن يستقيم. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم ما بعد، برودر نشفستم إسلام شغوسة وشمتم غوسة إسلامس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليش الله جبرت دانك إم دانكم فيون إم بيتم في أم هلفة أم فجيبو Und wir suchen Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala vor unserem Übel und Missetaten. Wenn Allah recht leitet, der ist wahrlich recht geleitet. Und wenn Allah irre gehen lässt, für den wirst du keine Rechtleitung finden. Und ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt, die anbetungswürdig ist, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sein Gesandter und Prophet ist. Der mir teurer ist als mein Vater, meine Mutter, meine Seele und mein Besitz, hat sich für die Überbringung der Botschaft Allahs abgemüht, bis ihn der Tod ereilte. Und Allahs Wohlgefallen auf die rechtgeleiteten Khalifaten, Abu Bakr Siddiq, wa Umar ibn Khattab, wa Uthman ibn Affan, wa Ali ibn Abi Talib und all diejenigen, die ihnen folgen, bis kommende Stunde. Ich habe natürlich die ganze Zeit überlegt, welches Thema. Und wir haben ja schon darüber gesprochen, dass ich über den Fall Z sprechen möchte. Inshallah, in diesen zwei Vorträgen werden wir über dieses Thema sprechen. Warum ist das so wichtig, über solche Sachen zu reden? Weil die Krankheiten in dieser Umma, die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haben sich verbreitet und vermehrt. Teilweise, man sucht und man guckt und man stellt sich die Frage, subhanallah, wenn alles im Koran klar und deutlich ist, und alles in der Sünde des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi abi hu wa ummi, klar und deutlich ist. Warum haben sich die Muslime heute auf Sachen eingestellt und verhalten sich auf eine Art und Weise, die sie vom Islam eigentlich total fernhält? Da muss man wirklich ein ganz großes Zeichen, Fragezeichen machen. Ist dieses Verhalten ein islamisches Verhalten oder nicht? Und das Problem ist, keiner von uns achtet darauf, frage ich erstmal Allah subhanahu wa ta'ala im Koran oder ich frage den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, weil er lebt unter uns immer noch durch seine Sünde sallallahu alaihi wasallam. Viele von uns behaupten, Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu lieben. Viele von uns behaupten. Aber ist es nur eine Behauptung? Wie der Imam Ibn Kathir sagte in Tafsir in Surat Al-Imran, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللَّهَ, hat er gesagt, dieser Imam hat er gesagt, sprich, Allah sagt zu Muhammad s.a.w., sprich, wenn ihr Allah liebt, so solltet ihr mir folgen. Wem folgen? Dem Propheten Muhammad s.a.w., ein Zeichen der Liebe. Dann wird euch Allah subhanahu wa ta'ala lieben. Guck mal. Aber der Fall heute, über den ich spreche, ist ein Fall. Ich lese kurz diese Geschichte und inshallah wollen wir diese Lehren aus dieser Geschichte rausnehmen und gucken, wo sind die Fehler? Sind die überhaupt islamisch vertretbar? Und wir wollen gucken, wie wurde im Koran darauf geantwortet und wie hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Lösungsvorschläge für uns bereitgehalten. Erstmal bedanke ich mich, dass bei Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir heile angekommen sind. Ich habe noch nachts gearbeitet und dann habe ich, glaube ich, 10 Minuten geschlafen. Aber ich bin gerade reingekommen, ich wurde schon mit Red Bull und so versorgt. Alhamdulillah, also, es ist kein Problem, wir werden inshallah überstehen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala, so wenn wir hier sitzen und sehen diese Brüderlichkeit und diese Nähe, der eine Bruder zu seinem Bruder, egal woher er kommt und egal aus welcher Nationalität, Hauptsache er sagt La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. So sollte es sein. So sollte es sein. Vermöge Allah subhanahu wa ta'ala, dass die Herzen der Muslime mehr zusammenkommen und mehr zusammenschmelzen, inshallah, damit das Wort La ilaha illallah, inshallah, an die höchste Stelle kommt, inshallah. Ich lese euch, inshallah, diese Geschichte kurz und dann hört bitte zu. Z, eine zierliche, stille Frau von 23 Jahren, ist als Tochter türkischer Eltern in Deutschland geboren und aufgewachsen. Sie spricht trotz normaler Intelligenz kein gutes Deutsch, schaffte die Schule gerade und arbeitet in einer Fabrik. Z wäre gerne Krankenschwester geworden. Die Familie ist religiös, praktizierend und kulturell konservativ eingestellt. Zu einer Schwester, die einen Mann gegen den Willen der Eltern geheiratet hat, bestand seitens des Vaters jahrelang kein Kontakt. Also ihre Schwester. Ne? Die Mutter spricht auch noch nach 20 Jahren in Deutschland kaum ein Wort Deutsch, obwohl Z einen in Deutschland aufgewachsenen türkischen Muslim heiraten möchte, kommt sie nach langen Auseinandersetzungen dem Drängen ihrer Eltern nach und heiratet einen Verwandten aus der Türkei, der ihr intellektuell unterlegen und wenig sympathisch ist. In Deutschland kommt er nicht zurecht, lernt die Sprache nicht und hält sich nur im Umkreis der Moschee auf. Z ist in dieser Zeit wegen Depressionen in stationärer Behandlung. Der Ehemann steht der Situation hilflos gegenüber. Er kann Z in keiner Weise unterstützen, sondern fordert im Gegenteil Gehorsam von seiner Frau. Im Streit schlägt er sie gelegentlich. Die Eltern holen gegen den Willen von Z einen Hodja, der den Fluch lösen soll, der auf ihr lastet. Als das nicht funktioniert und die häusliche Situation unerträglich wird, betreibt Z mit schließlicher Zustimmung der Eltern die Scheidung, fliegt allein in die Türkei und regelt alles Notwendige. Gleichzeitig lernt sie dort während des Aufenthalts einen zehn Jahre älteren Mann kennen und verliebt sich in ihn. Dieser ist geschieden und hat einen 11-jährigen Sohn, lebt aber noch mit seiner Ex-Frau in einer Wohnung. Z geht es nach ihrer Rückkehr in Deutschland schlecht. Sie ist depressiv, magert auf 40 Kilogramm ab und lebt wieder bei den Eltern. Ein Versuch, wegen der heimischen Konflikte allein zu wohnen, scheitert, da immer wieder türkisch-muslimische Männer auch aus der Moschee, in der ihr Vater verkehrt, bei ihr klingeln und ihr unsittliche Angebote machen, obwohl sie ein Kopftuch trägt und sich dadurch als praktizierende Muslime zu erkennen gibt. Das ist nur ein Teil. Inshallah, in dem nächsten Vortrag machen wir einen zweiten Teil. Wenn wir hier heutzutage die muslimische Lage in Deutschland und gerade die soziale Lage der Muslime in Deutschland, werden wir merken, dass unheimlich viele Muslime an Depressionen leiden. Und komischerweise die dritte Generation, die eigentlich hier zur Schule geht, hier geboren ist, teilweise aufgewachsen ist, fühlt sich orientierungslos. Teilweise Werte, Vorstellungen von den Eltern. Die Eltern wollen bestimmte Sachen von den Kindern haben. Und das müssen sie erfüllen. Auf der anderen Seite der Druck in der Schule. Man wird nicht richtig akzeptiert. Und so wächst man auf. Diese Schwester ist hier geboren, ging hier zur Schule, aber ihre Deutschkenntnisse komischerweise sind nicht so gut. Aber sie hat schon ihr Wissen, sie ist intellektuell. Möchte jemand heiraten? Die Eltern stehen direkt im Weg. Und subhanallah, ich habe das Gefühl, nach jeder zweiten islamischen Ehe steht eine lange Geschichte. Warum? Warum können die Eltern heutzutage, wenn eine Schwester oder ein Mann heiraten möchte, nicht mit ihm diesen Weg gehen, ihn unterstützen, helfen und dass er diese Schwester heiratet oder dass dieser Mann diese Schwester heiratet? Viele Argumente kommen. Der erste Argument ist was? Er kommt nicht aus deiner Heimat. Der beste Satz, den ich gehört habe vor 3 Tagen, ein Mann sagte zu einem jungen Mann, Masha'Allah, rechtschaffen, wollte um die Hand seiner Tochter anhalten. Er kommt nicht aus seiner Heimat. Hat er gesagt, wenn du meine Tochter heiraten würdest, würdest du mir eine Schande in der Familie machen. Es ist schon eine Schande geworden, dass ein Muslim eine Muslime heiratet, wenn er nicht aus demselben Land kommt. Anscheinend muss man zu seiner Mutter gehen und sagen, Mama, guck mal, ob du nicht aus der Nachbarschaft von dir, wo du geboren bist und aufgewachsen bist, eine Frau findest. Eine sehr große Belastung für uns. Warum? Viele von uns heute, die haben die Schule besucht. Die haben sich ein bisschen entfernt von dem, was die Eltern denken. Dieses alte Denken. Ich rede nicht religiöser Denken, weil religiöser Denken finde ich heute, dass viele junge Leute sich viel mehr mit ihrer Religion beschäftigen als die Älteren. Viele wissen schon Hadith, was das bedeutet, Daif, Hadith. Viele lesen, kaufen sich Bücher. Unsere Eltern haben damit nichts zu tun. Das Einzige, was er will, in die Moschee gehen. Und er unterstützt ein bisschen die Moschee, macht da, die rufen zu irgendwas. Er will damit nichts mehr zu tun haben. Jetzt kommt diese Schwester, sie möchte heiraten. Und ich frage mich, subhanallah, wenn eine Schwester heiraten möchte, wollen ihre Eltern nicht, dass sie glücklich wird? Wisst ihr, wie hoch die Scheidungsrate im Islam ist? Und gerade hier in Deutschland. Teilweise haben es Leute geschafft, nach einer Nacht sich scheiden zu lassen. Leute machen den Nikah, machen Standesamt. Sie treffen sich einmal, der Bruder ruft mich an, sagt, Bruder, ich kann diese Frau nicht heiraten. So viele Probleme. Warum? Weil der Druck auf uns lastet. Weil wir den Halal, was der Islam uns gegeben hat, nicht ausnutzen. Und dann sind wir irgendwann gezwungen, weil der Druck so stark zu Hause wird, die Schwester sagt, ich kann hier nicht mehr. Der Nächstbeste soll kommen, ich heirate ihn und dann passieren die Probleme. Depressionen. Weißt du, wie viele Frauen heute unter Depressionen leiden? Weißt du, wie viele Brüder heute unter Depressionen leiden? Warum? Weil sie nicht das ausleben können, was sie wollen. Eine neue Mode hat sich unter den Muslimen auch verbreitet, was Druck bedeutet. Eine Schwester kommt nach Hause und sagt, Mama, ich möchte ab morgen Kopftuch tragen. Jetzt letzte Woche, nur letzte Woche, ohne jetzt die anderen Wochen. Zwei Schwestern wurden mit Nachthemd auf die Straße gesetzt, weil die Kopftuch getragen haben und angefangen haben zu beten. Es sind keine nicht-muslimische Familien, das sind muslimische Familien, die fasten nur Ramadan, zum Beispiel. Eine andere Schwester hat jetzt vor 2 Tagen Pillen geschluckt, wollte sich umbringen, weil ihr Vater ihr gesagt hat, nur ohne Kopftuch gehst du zur Arbeit. Ihre Arbeit, sie macht als Krankenschwester, der Arbeit hat gesagt, sie können mit dem Kopftuch hier arbeiten. Hat sie jetzt Pillen genommen, sie wollte sich umbringen. Entweder Kopftuch oder nicht. Guck mal, wie viel Stress, wie viel Belastung ein Muslim. Und subhanallah, manchmal wundere ich mich. Ich denke so, guck mal, normalerweise die Nicht-Muslime machen uns das schwer. Nee. Es ist sus, diese Pest ist von innen, bei uns Muslime. Bei uns Muslime. Guck mal, ich gebe dir einen Satz. Ein großer Gelehrter hat gesagt, وَلَوْ أَنَّ أَلْفَ بَانٍ وَرَاءَهُمْ هَادِمٌ وَاحِدٌ لَكَفَى فَكَيْفَ بِبَانٍ وَرَاءَهُ أَلْفُ هَادِمٍ Subhanallah, wenn 1000 Leute am Bauen sind, sie wollen für den Islam was machen, 1000 Leute, und nur einer hinter ihnen ist am Zerstören, kaputt machen, hätte doch gereicht oder nicht? Was meinst du, wenn einer am Bauen ist und 1000 hinter ihm am kaputt machen? Diese Schwester wollte heiraten, aber nicht den, den ihre Eltern vorgeschlagen haben. Und viele Eltern heute sind so ungerecht. Schwestern in Depression ruft an. Was ist so, Schwester? Mein Vater hat mich gezwungen, meinen Cousin zu heiraten, damit er seine Papiere bekommt. Und der Cousin hat sich erwiesen als ein ganz, ganz schlimmer Kerl. Ganz schlimmer Bursche. Wie soll sie damit zurechtkommen? Diese Belastungen. Also, diese Schwester fängt an, den heiraten. Nein, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Die Eltern haben irgendjemand angeboten, hat sie ihn geheiratet. Und das Problem ist heutzutage, dass viele Schwestern, gerade wenn du eine Schwester heiratest hier in Deutschland, viele, die heute heiraten wollen, haben sich gar nicht vorbereitet. Er ist gerade 21, 22, 23 Jahre alt. Alhamdulillah, er praktiziert seine Religion. Er ist immer in die Moschee zu finden. Aber er hat sich niemals mit der Heirat auseinandergesetzt. Was das bedeutet, verheiratet zu sein. Verheiratet sein bedeutet nicht, dass ich gegenüber meiner Frau sitze. Schatz, wie geht es dir? Wallahi, deine Augen, die haben mich... Ist das alles? Die Heirat ist nicht nur sich in die Augen schauen und... Es gibt Auseinandersetzungen. Es gibt manchmal verschiedene Meinungen. Und subhanallah, wallahi, ich hätte niemals gedacht, dass Scheidungen gerade nach mal einer Woche, zwei Wochen stattfinden. Deshalb, lass uns über diese Krankheit kurz reden. Ich gebe dir einen Tipp. Und inshallah ist das für Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du heute wirklich dir Gedanken machst über die Heirat, beachte drei Punkte. Der erste Punkt. Was willst du? Was willst du? Willst du eine Frau, die arbeitet? Willst du eine Frau, die zu Hause bleibt? Was ist das für eine Frau, die du suchst? Halt den Punkt fest. Keine Kompromisse. Ich möchte eine Frau haben, die zu Hause ist, die auf meine Kinder aufpasst, die das und das erledigt. Alhamdulillah, der erste Punkt. Der zweite Punkt, solltest du niemals zusagen, wenn du heiratest, bevor du hundertprozentig in deinem Herzen sicher bist, dass das die Richtige ist. Und viele von uns machen den Fehler. Ich habe das, wallahi, mehrmals erlebt, wie viele heiraten nach drei Wochen. Bruder, ich weiß nicht, was los ist. Heute bin ich mit meiner Frau nach dem Standesamt spazieren gegangen. Ich habe gedacht, eine Fremde geht neben mir. Wie soll die Liebe und die Zuneigung und die Akzeptanz, wie soll das alles ineinander kommen? Geht das nicht? Deshalb, Rasulullah hat uns erlaubt, dass wir uns verloben. Und verloben im Islam bedeutet ein Versprechen für die Heirat. Die Gelehrten sagen, das ist sozusagen eine Ausnahme, dass du zu der Frau gehst und sie kennenlernst, bis zu dem Moment, wo du dir im Herzen sicher bist, sie ist es, diese Ausnahme ist schon aufgehoben. Guck dir die Frau an. Bitte die Eltern, den Vater, den Bruder, Mahram, dass er mit dir sitzt, dass du mit dieser Schwester redest. Guck mal, wie ist die, wie tickt die? Wie geht sie mit ihren Eltern um? Wie geht sie mit ihren Geschwistern um? Wenn jetzt der Kleine reinkommt, gestürzt, irgendwas macht, wie reagiert ihr darauf? Alles Merkmale. Wenn du eine Schwester hast, schick die, soll sie gucken, soll sie sich ein bisschen mit ihr anfreunden. Schau dir das an. In vielen Fällen hat man geheiratet, ohne die Frau zu kennen. Mit dem Vater die ganze Zeit, Onkel, Ammi, wie geht es dir? Alhamdulillah, wie läuft die Arbeit? Allah, mashallah. Und wir haben gekauft und Teppich und die. Und die Frau sitzt 3 Meter da hinten weg. Assalamu alaikum, alaikum salam. Reicht das? Es reicht nicht. Es reicht nicht. Als der Rasulullah zu einem Mann gesagt hat, ich wollte heiraten, sagt der Rasulullah, geh und schau dir diese Frau an. Sagt der Rasulullah, wie soll ich das machen? Sagt er, schau dir die Frau an, weil es ist besser. Aula an yu'dama baynakuma. Wenn du die siehst und dann passt das besser. Dann siehst du direkt, gefällt sie mir oder gefällt mir nicht. Jetzt, wenn das nicht gegeben ist, heiratet man irgendjemand. Man findet ihn nicht sympathisch, man findet ihn vielleicht nicht nett. Die Art, wie er redet, die Art, wie er mit mir umgeht, der ist total unromantisch, der ist unsensibel. Man heiratet. Und viele Männer haben das eine Problem, wenn sie eine Frau heiraten, die ein bisschen was drauf hat, die kann was, die kommt mit dem und mit dem zurecht, sie kann ein bisschen Angelegenheit, da kommen sie damit nicht zurecht. Er will eine Frau haben, die steht schon auf einem Bein. Wisst ihr, dass einer einen Gelehrten angerufen hat in Holland? Er hat, also eine Frau hat einen Gelehrten angerufen und hat gesagt, ja Sheikh, salam alaikum, alaikum salam. Sagte, ja Sheikh, ist das erlaubt im Islam? Sagte, was denn? Sagte, mein Mann wollte mich testen, ob ich gehorsam bin oder nicht. Hat er mir gesagt, ich sollte auf dem Stuhl stehen mit einem Bein. Um meine Gehorsam. Uqsim billah, so ist das passiert. Viele, viele Männer können damit nicht umgehen. Guck mal, bei Bukhari, wenn ihr diese 11 Frauen, wenn ihr diesen Hadith noch euch daran erinnern könnt, sagte eine Frau über ihren Mann, guck mal, solche Männer brauchen wir. Sagt sie, eine Zawji iza dakhala fahid, wa iza kharaja asid, wa la yas'alu amma ahid. Allahu Akbar. Sagt sie, mein Mann, wenn er nach Hause kommt, ist wie ein Leopard. Man beschreibt den Leoparden als ein Tier, der sich viel ausruht. Dieser Mann kommt nach Hause, der ist total ausgeruht. Viele von uns mit den Brüdern und in der Moschee, der lustigste Kerl. Immer Witze und immer ein Lächeln drauf und immer ein nettes Wort drauf. Geht er nach Hause, zeigt er nur seinen Stern. und diesen bösen Augen. Warum? Deine Frau hat das am meisten verdient, dass du sie so anschaust, dass du sie anlächelst, dass du ein bisschen nett zu ihr bist. Ah, sagt die, wenn er nach Hause kommt, er ist total ausgeruht. Er flippt nicht direkt aus. Was hast du gemacht? Was habe ich dir gesagt? Was hast du? Nein, das ist das Erste. Das Zweite, sagt die, denkt nicht, wenn er zu Hause so ist, dass er draußen ein Waschlappen ist. La, der Ida Kharaja Asid. Wenn er draußen ist, ist er ein Löwe unter den Männern. Allahu Akbar. Also er hat das verstanden, zu dosieren. Draußen, Männlichkeit muss ich zeigen unter den Männern. Sollen sie mich, ja? Aber zu Hause, meine Frau, da muss ich mit ihr anders umgehen. Wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn er zu Aisha radiallahu anha kam und hat gesagt, Malaki ya Aish. Schuf al Tarkhim. Malaki ya Aish. Kannst du das auch? Malaki ya Aish. Wenn die irgendwas hatte, ist er dahin gegangen und der war der liebste, netteste, den du dir vorstellen kannst. Malaki ya Aish. Also, in dieser Geschichte, diese Frau hat einen Mann geheiratet, weil ihre Eltern das zwingen wollten. Kam aus der Türkei, natürlich musste er erstmal die Sprache lernen. Er hat sich hier nicht zurechtgefunden. Und hier will ich noch einen Punkt ansprechen. Es gibt heute viele Brüder von uns, die wollen heiraten. Arbeitest du, Bruder? Wallah, ich bin arbeitssuchend. Hast du jemals in deinem Leben gearbeitet? Nein. Hast du irgendwas gespart? Nein. Gar nichts. Er will einfach heiraten. Wovon wollt ihr leben? Alles ist haram, haram, haram. Aber das Geld vom Sozialamt ist nicht haram, ist halal geworden. Und einer, der hat das richtig kuckel gemacht. Er wollte ein Vorstellungsgespräch bei einem Mann, wegen seiner Tochter. Assalamu alaikum, wie geht es dir? Tfaddal, setz dich hin. Wie geht es dir? Alhamdulillah. Sagte, ja, worum geht es? Sagte, wallahi, ich bin gekommen wegen deiner Tochter. Allahu Akbar, Alhamdulillah, ich habe gehört, du hast einen guten Ruf. Okay, was machst du, Bruder? Ja, ich bin arbeitssuchend. Hast du eine Wohnung? Nein, habe ich nicht eine Wohnung. Habe ich keine Wohnung. Sagte er, wo willst du denn mit ihr wohnen? Hätte gesagt, ich habe gedacht, wenn ich sie heirate, ob ich nicht bei euch wohnen kann. Wisst ihr, was der Mann gemacht hat? Der hat ihn rausgeschmissen. Er konnte es nicht aushalten. So, und dann, als diese Unterschiede nicht mehr zurecht gemacht werden könnten, haben sich die beiden geschieden. Leider, leider, und das ist auch wieder eine Lehre für uns, viele von uns, Männer, und ich bin ein Mann, und ihr seid Männer und hört mir gerade zu, viele von uns haben viele Probleme zu Hause, aber die sagen immer zu der Frau, egal was passiert zwischen uns, egal was wir für Probleme haben, lass die Tür zu. Und weh dir, wenn du das irgendjemand erzählst. Und die Probleme vermehren sich. Und die hätten vielleicht bei einem Beratungsgespräch vielleicht viele Auseinandersetzungen sparen können. Und uqsim billahi al-aliyyi al-azim. Ich habe bei, astaghfirullah al-azim, wenn ich von mir rede, aber ich will euch nur ein Beispiel geben, wie viele Ehen, die wirklich auf der Kippe standen, und eine von diesen Ehen, die wirklich gerettet worden ist, die Frau ist von zu Hause abgehauen. Sie wollte mit dem Mann nichts mehr zu tun haben. Und Alhamdulillah, heute sind die glücklich verheiratet. 3 Beratungsgespräche haben Ergebnisse gebracht. Also, schäm dich nicht, Bruder, wenn du Probleme mit deiner Frau hast, dass du jemanden fragst, jemanden, bei dem du Vertrauen hast, jemanden, wo du weißt, er kann dir helfen, er kann dir einen guten Rat geben. Und nimm den Rat von Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu arda, hat er gesagt, verrate deine Probleme nicht, außer du hast jemanden, bei dem du das Gefühl hast, er kann dir helfen. Viele von uns, Bruder, warum bist du schlecht gelaunt? Wallah, meine Frau, inshallah, ich hab dir gehalten. Immer beschwert sich über seine Frau, über den ganzen Bruder. Der hat seine Frau ganz fertig gemacht in der ganzen Moschee unter dem ganzen Bruder. Nein, nein, halt diese Geheimnisse. Halt diese Geheimnisse. Es gibt eine schöne Geschichte über einen Mann, der hat sich mit seiner Frau mal laut gestritten. Kam der Nachbar. Hey, warum streitet ihr euch? Hast du Probleme mit deiner Frau? Sagt, es geht dich doch gar nicht an. 3 Tage später hat er sich von seiner Frau scheiden lassen. Kam der Mann noch einmal. Bruder, warum hast du dich von deiner Frau scheiden lassen? Hat er gesagt, warum soll ich über eine Frau reden, die mir nicht mehr gehört? Geschlossen. So ist es. Entweder bringt das was oder bringt das nicht. Viele von uns, diese Scheidungen haben sich so vermehrt, weil viele Männer dieses Denken weiter geschlossen haben. Nein, es gibt eine Lösung. Hast du dich gewundert, als Allah subhanahu wa ta'ala im Koran darüber berichtet hat, dass eine Frau zu ihm, zu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gekommen ist? Kennt ihr? قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ Kennt ihr? Wahrlich, Allah gehört die Worte dieser Frau, die gekommen ist, um sich über ihren Mann zu beschweren. Der Koran hat das festgehalten. Also ist es keine Schande. Aber ich suche jemanden, wo ich weiß, dass er mir helfen kann. Nun ist diese Frau geschieden. Und ich sage euch, viele Frauen, die geschieden werden, sind eine Falle, sind ein Opfer. Ich hätte niemals gedacht, dass Brüder, die beten oder vielleicht von außen nach Religion aussehen, dass die Frauen, die geschieden sind, richtig blöd anmachen. Auf tiefstem Niveau. Bis ich das von ein paar Schwestern richtig mitgekriegt habe. Ärgste Angebote. Schwester, willst du dein ganzes Leben so leben? Du bist doch nicht verheiratet. Ein Freund ist auch gut. Und Umar ibn Khattab, subhanahu wa ta'ala, radiallahu anhu, subhanallah, hat er gesagt, die Frau, die keinen Mann hat, ist wie das Fleisch auf dem Brett. Kennst du, wenn du Fleisch geschnitten hast und du willst das schneiden und machen so, du machst damit, was du willst. Diese Frau ist auch Opfer geworden von diesen Sachen. Noch ein Punkt, was ich hier besprechen möchte. Es ist vielleicht Aib, aber lass uns darüber reden. Ich sage, subhanallah, diese Woche, sallallahu ala nabiyyi Muhammad, als er uns gesagt hat, dass wir trennen sollten, wenn das Kind 7 Jahre alt ist, sollte er das Gebet lernen. Wenn er 10 Jahre alt ist, sollte man trennen. Wir trennen zwischen Bruder und Schwester? Allahu Akbar! Es ist seine Schwester! Nein, nein, nein! Weil diese Religion, der Islam, ist eine reine Religion. Wir kennen dieses Links und Rechts nicht. Also Rasulullah mit 10 Jahren, wo das Kind anfängt zu sehen, zu verstehen, trennen. Seine Schwester in einem Zimmer, er in einem Zimmer. Da kann sie sich umziehen, da kann sie, hat sie ihre Privatsphäre. Es gibt heute Brüder, die sind verheiratet mit einer Schwester und diese Schwester hat eine Schwester. Weißt du, wie viele sich an Schwestern vergreifen? 13-Jährige, 15-Jährige, 16-Jährige. Wir reden nicht darüber, weil das ein Tabuthema ist. Und wir reden nicht darüber, warum? Weil die Scham einfach viel zu groß ist. Stell dir mal vor, eine Schwester, die von dem Mann ihrer Schwester angegrabt worden ist. Begrabt worden ist oder irgendwas intim, irgendwas passiert. Ganz schlimm. Denkst du, sie würde jemals sich im Leben trauen, zu ihrem Vater zu gehen und zu sagen, das ist mir passiert? Und diese, Astaghfirullah al-Azim, diese Übeltäter, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihnen das geben, was sie verdienen, sie wissen, was sie tun. Weil er weiß, die Scham ist so groß, sie würde niemals zu ihrem Vater gehen. Also bleibt er zurück. Deshalb sage ich euch, jeder von euch, wenn ihr eine Schwester habt, wenn ihr so achtet darauf, und wenn diese Schwester zu dem Ehemann deiner Schwester geht, mach Grenzen von Anfang an. Mach Grenzen von Anfang an. Niemals sollte diese Schwester mit diesem Mann alleine sein in der Wohnung. Da wirst du mir sagen, nee, der Bruder, mashallah, salih, und der trägt Bart und der ist immer in der Moschee. Er ist nur ein Mensch. Und wenn er so wäre, Shaitan wird ihm schon den Weg frei machen. Sehr, sehr gefährlich. Wir Muslime, als wir uns von den Grundlagen des Islams entfernt haben, haben wir viele Krankheiten bekommen. Viele Krankheiten bekommen. Es ist jetzt eine Zeit, wo junge Leute heute den Islam studieren, den Islam lernen, sich mit ihrer Religion beschäftigen, dass sie diese Regeln aufsetzen, zu Hause von Anfang an. Damit unsere Schwestern davor bewahrt werden, dass irgendjemand ihnen was antut. Und du hörst, wie Schwestern, denen das passiert ist, weil die Scham und die Schuld so groß ist, die ist jetzt in der Psychiatrie. Sie nimmt jetzt Pillen, sie ist jetzt magersüchtig. Und versuch mal, so einem Mädchen zu helfen, die sich niemals traut, ein Wort zu sagen. So haben unsere Eltern uns erzogen, dass die Scham so hoch ist, da redet man über diese Themen nicht. Und sie hat ein Problem und sie kann darüber nicht reden. Subhanallah. Und ihr habt ja jetzt diesen Fall mitgekriegt, oder? Dieses türkische Mädchen. Wallah, das ist wie ein Pfeil ins Herz, oder nicht? Ein Mujrim. das Mädchen erstmal sowas antut und dann ihren Eltern sowas antut. Wie soll ein Vater und eine Mutter mit sowas zurechtkommen? Ich frage euch bei Allah. Wenn das dein Kind wäre, möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und dich bewahren. Denk mal drüber nach. Und dann kommt so ein Übeltäter, der wohnt direkt neben dir. Und weißt du, in der Statistik, die meisten Vergewaltiger oder so, die kommen aus dem Kreis der Familie. Wusstest du das? Warum? Weil alles offen ist. Nein, wir sind Muslime. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns gelehrt und er schickte Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, damit er uns lehrt. Guck mal, um die Grenzen zu machen, sagt Aisha radiallahu anha, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat niemals in seinem Leben seine Hand in der Hand einer Frau getan, die ihm nicht gehört. Grenzen von Anfang an. Allahu Akbar. Das ist die Reinheit des Islams, der Religion, mit der Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gekommen ist. So, jetzt diese Frau wird auch ein Opfer, indem sie jetzt, sie ist frei. Sie hat sich jetzt scheiden lassen, die ist frei, die möchte ein bisschen Urlaub machen, lernt einen Mann kennen. Angeblich ist er geschieden. Und dann geht die Geschichte weiter. Inshallah, damit wir nicht weiter lange machen, machen wir den Teil weiter, also gleich, inshallah. Aber ich will damit sagen, dass jeder von uns Verantwortung zu tragen hat. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Jeder von euch ist verantwortlich. Und jeder von euch ist verantwortlich über das, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm gegeben hat. Dass wir, wenn wir heute solche Probleme sehen, und ich wünsche mir vom Herzen, dass diese Generation, diese dritte Generation, die hier in Deutschland jetzt lebt und sich wirklich intensiv mit ihrer Religion befasst, dass sie sich von Nationalismus und diesem ganzen Quatsch total fernhält. Beurteile den Bruder oder die Schwester nach ihrer Religion, nicht nach ihrer Herkunft. Und dennoch sollte jemand sagen, Wenn du zu einem Mann gehst und sagst, Wallahi, ich habe Bedenken, warum? Weil die Sprache, das sind, Alhamdulillah, vielleicht gesunde Gedanken. Aber er kommt nicht aus unserer Heimat, das ist Schande. Guck mal, diese Leute, vor denen wir immer Angst haben, guck mal heute, wenn jemand heiratet, er macht sich Schulden, 10.000 Euro, warum? Eine große Hochzeit muss gemacht werden. Und deine Mutter, die setzt ein bisschen einen drauf, sagt, guck mal, Sohn, du bist mein Einzelkind oder du bist der Letzte in meiner Familie. Alle sind raus, ich möchte Spaß haben, ich möchte endlich mal, ich habe so lange gewartet. Und die Leute reden. Und dann geht er und macht er Schulden und bezahlt er. Und dann irgendwann heiratet und hat er nichts mehr zu essen und nicht mal die Miete zu bezahlen. Nein, nein, nein, entfernt euch davon. Wenn du Geld hast, bitteschön. Hast du es nicht? Die Araber, die Palästinenser sagen einen Satz. Ala addi frashak mit ijrik. Masri, la masu, hada. Masu, min endkum. Ala addi frashak mit ijrik. Das heißt, solange dein Bett ist, streck deine Beine nicht mehr hinaus. So. Viele Leute heute kommen, 8.000 Euro, 10.000 Euro, Schulden bis zum geht nicht mehr. Für wen? Immer nur für die Leute. Wallahi, die Leute, wenn du die sammelst in der Moschee, ein bisschen Getränke vom Aldi, ja, die sind auch gut. Ja. Und ein bisschen Fleisch und Brot und ein bisschen Segen vom Imam und Dua von den Brüdern und die Schwestern sammeln sich zusammen und du heiratest nach dem Islam, besser für dich als diese ganzen Feiern. Und diese ganzen Belastungen. Das ist ein Punkt, was wir auch beachten müssen. Und es gibt wenig Leute, die was dagegen tun können. Und auf der anderen Seite, dass wir, wenn wir heute heiraten wollen, und das ist ein Punkt, bei dem ich sehr, sehr viele Defizite sehe, dass wenn wir heiraten, dass wir wirklich darauf achten, wen wir heiraten. Und ob wir wirklich vom Herzen innen das wollen oder nicht. Bevor Katastrophen passieren. Es gibt noch anständige Brüder, wenn die heiraten und merken, es ist nicht, bevor er die Frau berührt oder ihr überhaupt in die Nähe kommt, sagt, ich will die Scheidung. Ja, es tut weh, aber noch halb. Es gibt andere, der macht den Duchla, und nach einer Woche sagt er, die Schwester gefällt mir nicht. Passiert viel, leider. Vermoge Allah subhanahu wa ta'ala, dass die Situation der Muslime besser wird. Und ihr wisst, Allah subhanahu wa ta'ala wird an unserer Situation gerade heute, die so schwierig ist, nichts ändern, solange wir unsere Herzen nicht ändern. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Die Gelehrten haben gesagt, anfusihim, ihre Herzen. Dass du dein Herz reinigst, dass du liebst, anstatt dass du hast, dass du gönnst, anstatt dass du Neid hast, dass du hilfst, anstatt dass du dastehst und einfach zuschaust. Und dann wird sich diese Umma zusammentun und inshallah, Yawm al-Qiyamah können wir da vor Allah stehen und sagen, ich habe das, was in meiner Macht war, getan, oh Allah. Auch wenn es wenig war. Das Buch heißt Ratgeber für Muslime. Ich habe das auch benutzt, als ich meine Diplomarbeit geschrieben habe. Dieser ist Ibrahim Rushov. Er war früher Priester. Also wirklich Priester. Und dann hat er den Islam angenommen. Und er ist im Moment in der Nähe von Frankfurt. Im Vorstand der Moschee. Er organisiert wirklich für die Muslime viel. Und er ist Doktor und Psychiater. Und seine Frau ist eine Marokkanerin, auch eine Psychologin, die wirklich viel Erfahrung hat. Und das für mich war das sehr wichtig. Warum? Weil ich auch viel mit Problemen habe, wie Seelsorge, wie Selbstmord, wie Sachen. Und dann weiß man nicht, wo man sich, an wen man sich wenden kann. Und vielleicht der eine oder andere von euch, wenn er ein Problem hatte, sucht er einen Arzt. Eine Schwester ist zu mir gekommen, ich gebe euch nur ein Beispiel. Eine Schwester ist zu mir gekommen, ihre Schwester ist gestorben, ich sollte ein bisschen helfen. Und dann hat sie mir gesagt, ich war bei einem Psychologen. Guck mal, was die erste Frage, die der Psychologe gestellt hat. Haben Sie nicht einen Freund? Hat sie gesagt, ich habe meine Sachen genommen, ich direkt bin rausgegangen. Weil das bringt nichts, das Gespräch würde nichts weiterführen. Deshalb, das war gut, dass ich so jemanden gefunden habe, der wirklich im Sinne des Islams handelt und auch die ganzen islamischen Regeln beachtet. Subhanallah. Also die Geschichte geht weiter. Z geht es nach ihrer Rückkehr in Deutschland schlecht. Sie ist depressiv, magert auf 40 Kilogramm ab und lebt wieder bei den Eltern. Ein Versuch wegen der heimischen Konflikte allein zu wohnen, scheitert, da immer wieder türkisch-muslimische Männer, also das habe ich schon gelesen, nach einem Besuch des Mannes in Deutschland, das ist derjenige, den sie kennengelernt hat in der Türkei, stimmen die Eltern trotz mancher Bedenken einer Hochzeit zu, obwohl sie die Eltern des Mannes nicht kennen und auch kein Kontakt besteht. Für Z ist die Ehe die einzige Möglichkeit, hört mal zu, dem Elternhaus zu entkommen. Wie viele Schwestern haben geheiratet, nur von zu Hause abzuhauen. Wie viele? Subhanallah. Diesen Kompromiss sollten wir nicht machen. Heirate, wenn du wirklich überzeugt bist, dass du in der Lage bist zu heiraten. Subhanallah. So, es geht weiter. Für Z ist die Ehe die einzige Möglichkeit, dem Elternhaus zu entkommen. Die beiden heiraten in Deutschland auf dem Konsulat und in der Moschee. Z kennt zu diesem Zeitpunkt weder die Schwiegereltern noch ihren Stiefsohn, die auch von der Ehe nichts wissen. Ihr Mann will sie ihr trotz Bittens erst vorstellen, wenn sie dazu reif sei. Die Ehe verläuft in den ersten Monaten zufrieden, wie bei den meisten Stellen. Der Mann arbeitet im Laden einer Moschee und lernt etwas Deutsch. Er ist, das ist ein Satz, den muss ich nicht lesen, also er hat seine Frau zu Praktiken gezwungen, die im Islam verboten sind. Das ist nur der Satz, damit ihr wisst, was damit gemeint ist, inshallah. Gegen ihren Willen, die islamisch verboten sind, worunter sie sehr leidet, auch weil sie mit niemandem darüber sprechen kann. Obwohl er selbst ein wenig verdient, lebt er überwiegend vom Geld seiner Frau, verbietet sich jeder Einmischung in seine persönlichen Angelegenheiten, kommt und geht nach Gutdünken und besucht über Tage Freunde im Ruhrgebiet, zu denen er Z nicht mitnehmen möchte. Das Ehepaar hat keine gemeinsamen Kontakte zu anderen Familien. Bei einem Türkei-Besuch verhindert der Mann Kontakte seiner Frau zu seiner Familie, die von der erneuten Heirat ihres Sohnes noch gar nicht wissen. Z ist sehr enttäuscht und beginnt zu ahnen, dass es ihrem Mann wohl eher um die Aufenthaltsberechtigung in Deutschland geht, zumal sein Verhalten ihr gegenüber sich noch verschlechtert. Als er ein eigenständiges Aufenthaltsrecht erhält, als der Mann schließlich ohne Absprache mit Z seinen Sohn nach Deutschland holen will, den sie denn versorgen soll, spitzt sich die Situation zu. Er erfährt allein über das Opferfest in die Türkei, also erfährt, ohne zu sagen, wenn er zurückkommt. Z wird wieder depressiv, weiß nicht weiter und begibt sich erneut in psychotherapeutischer Behandlung. Bezüglich einer Scheidung ist sie ambivalent, will sich aber andererseits nicht mehr so behandeln lassen. Das Verhältnis zur Familie hat sich in der Zwischenzeit zwar deutlich verbessert, insbesondere zum Vater, dieser jedoch mit seinen anderen Kindern und eigener Arbeitslosigkeit selber genug Probleme hat. So, dass Z wenig Hilfe bekommt, vor allem auch nicht vor der Mutter, die völlig hilflos reagiert und ihrerseits mit ihrem Mann nichts besprechen kann. Also das ist der Fall. Sie hat ja diesen jungen Mann kennengelernt, der ihr erstmal gesagt hat, ich bin geschieden, ja, ich darf dir nichts erzählen. Sie haben geheiratet und eigentlich für sie war das eine Heirat, wo sie selber eigentlich damit einverstanden war. Ein Mann, mit dem sie sich gut versteht, scheint intellektuell auch auf dem gleichen Level zu sein. Nur, er hat das eigentlich nur getan, damit er seine Papiere bekommt. Er war verheiratet. Wenn wir heute, und viele von euch vielleicht, wenn sie mich hören, sagen so, okay, aber Bruder, aber Jibril, warum redest du jetzt über dieses Problem? Ich will euch sagen, dass viele Muslime heute gerade in Deutschland spielen viel mit konvertierten Schwestern. Vielleicht der eine oder andere weiß das, der andere weiß gar nichts davon. Es gibt viele Brüder heute, die eine konvertierte Schwester sich suchen, heiraten, spielen mit ihr, machen das, was sie wollen, nehmen ihre Papiere, nicht ihre Papiere, zweifeln sogar an ihrer Religion und irgendwann lassen sie mit Kind stehen. Es gibt viele konvertierte Schwestern, die mit einem Kind oder zwei Kindern da stehen. Und letztendlich, wenn man schaut, wie die Ehe überhaupt zustande gekommen ist, sieht man, dass der Mann von Anfang an keine reine Absicht hatte, mit dieser Schwester zusammen zu bleiben. Lass uns jetzt im Islam reden. Ist das erlaubt, dass ich mit so einer Absicht eine Heirat angehe? Bei den Fuqaha sagen die, eine Bedingung für die Ehe ist, dass derjenige, wenn er in die Ehe eingehen möchte, dass er wirklich vom Herzen eine Absicht hat, dass er mit dieser Frau ewig bleibt. Was heißt ewig? Bis er stirbt. Das ist bei den Fuqaha so eine Aussage. Das heißt, derjenige, der da kommt und betrügt, ist ein Betrüger. Und der Prophet Muhammad sallam hat gesagt, man rashana falaysa minna. Wer uns betrügt, ist nicht von uns. Er gehört nicht zu uns. Er hat ihn vom Islam ausgeschlossen. Guck mal, subhanallah. Er hat ihn vom Islam ausgeschlossen. Warum? Weil er betrügt. Und betrügt wen? Nicht irgendjemand. Er betrügt seine Geschwister. Muslime wie er. Okay, als ich das jetzt gesagt habe, habe ich eigentlich damit gesagt, dass wir andere Nicht-Muslime betrügen können, dürfen. Guck mal, was Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. شوف الله سبحانه وتعالى sagt, es soll euch die Ungerechtigkeit einer Gruppe nicht daran hindern, gerecht zu sein. Gerechtigkeit walten lassen, dass du gerecht bist, ist ganz nah am Iman, an Rechtschaffenheit. Und Allah subhanahu wa ta'ala wieder bringt einen Satz, in dem sagt, und fürchtet Allah, vollzieht Taqwa Allah gegenüber. Und der Rasul sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, der Muslim, solange er bestimmte verbotene Zonen gegenüber seines Bruders nicht übertritt, lebt er gut als Muslim. Lebt er gut als Muslim. Subhanallah. Und in dieser Geschichte war das ja auch so, dass dieser Mann, also der erste Mann, auch öfters seine Frau geschlagen hat. Ich frage mich, subhanallah, wenn wir wissen, dass im Islam Schlagen verboten ist und dass der Prophet Muhammad s.a.w. sogar das Gesicht, das Schlagen auf das Gesicht verboten hat. Wie kannst du es vereinbaren, du derjenige, der eine Frau zu Hause hat, schlägst, beleidigst, verflucht, mich viele auch sagen, du bist keine gute Frau, du wirst sowieso nicht ins Paradies kommen. Er hat schon für sie entschieden. Subhanallah. Wie willst du das rechtfertigen, Yawm al-Qiyamah, vor Allah subhanahu wa ta'ala? Und ich finde, jemand, der seine Frau schlägt, ist ein schwacher Mensch, weil er mit Auseinandersetzungen nicht zurechtkommt. Die Frau hat geantwortet, die Frau hat irgendwas gesagt und er weiß nicht weiter, also komm, machen wir die klein. Subhanallah. Aisha radiallahu anha hat gesagt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hat niemals in seinem Leben einen Menschen geschlagen. Noch hat er jemanden begegnet mit dem, was er hasst. Subhanallah. Er hat niemals die Menschen, wenn er sie getroffen hat, wenn er wusste, der Bruder hasst das oder der hasst das, der hat niemals diese Sachen erwähnt oder überhaupt. So hat er darauf geachtet, die Gefühle der Muslime, der Bruder, der Gefährten nicht zu verletzen. Und er ist es, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keiner hätte ihm was sagen können, aber trotzdem hat er darauf geachtet. Er ist rausgegangen, da spielten die Kinder, er ging dahin und hat den gestreichelt und den die Hand genommen und zu seinen Frauen war er, subhanallah. Es gibt Männer, die Aggressionen haben. Sie kommen mit solchen Sachen nicht zurecht, dann sollten sie eine Therapie machen. Sie sollten eine Therapie machen, Anti-Aggressionstherapie, solche Sachen. In bestimmten Situationen, wie man damit zurechtkommt, Konversation, diese ganzen Sachen. Dann kann er was machen. Und leider, wie ich das sage, viele rufen erst an, wenn schon die Bombe explodiert ist. Guck mal, ein Bruder kommt und sagt, Abu Jibril, Salam alaikum, ich brauche deine Hilfe. Ja, wie kann ich dir helfen? Sagt er, es ist schon das 9. Mal, dass ich meine Frau schlage. Und jetzt, bei diesem Mann habe ich die richtig zusammengeschlagen. Sie hat jetzt die Kinder genommen, die Polizei geholt und sie ist abgehauen. Wie soll ich dir deine Frau zurückholen? Nach 9 Mal, jetzt erst hast du begriffen, was du machst? In dem Moment, wenn ich merke, Wallahi, ein Bruder hat mir einen Satz gesagt, das hat mir so gefallen. Und das habe ich gesehen, dass es ein Bruder ist, der Allah fürchtet. Der hat mir gesagt, eines Tages habe ich mich mit meiner Frau gestritten. Und sie hat mich richtig provoziert und ich habe mich zurück. Irgendwann habe ich sie so gezogen und geschubst. Ich bin rausgegangen, habe gesagt, was habe ich gerade getan? Und er sagte zu mir, in dem Moment war mir klar, ich darf nie wieder sowas machen. Warum? Weil er sagte, es war nur der Anfang. Wenn ich weitermache, es wird immer harmloser. Ha? Einmal schubsen, zweite Mal schlagen, dritte Mal treten, boxen. Ha? Ja, und wir lachen. Wallahi, ich kenne einen Fall, in dem ein Mann seine Frau die Treppen runtergeschubst hat. Sie war schwanger. Ist er die Treppen runtergegangen und hatte ihr bestimmt 7 Mal in den Bauch getreten. Bis heute die Frau ist wirklich psychisch, yani, subhanallah. Nein, wir sind Muslime. Und ein Muslim ist jemand, der Allah fürchtet. Und er fürchtet Allah gerade mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala ihn begünstigt hat. Er hat eine Frau, er hat Kinder, er hat das. Er weiß, wie er sich zu verhalten hat. Und er weiß, dass diese Frau ein Segen für ihn ist. Wallahi al-Azim, keiner von euch mag das oder liebt das, wenn er eine eigene Schwester hat, ha? Dass seine eigene Schwester von ihrem Mann vielleicht geschlagen wird. Und wisst ihr, was das Komische dran? Dieser eine Bruder, yani Allah Yahdi, der seine Frau zusammengeschlagen hat, als ich mit ihm gesprochen habe, ich habe nur einen Witz, kleinen Witz gemacht. Da habe ich gesagt, guck mal, deine Schwester ist doch verheiratet, oder? Ich habe gesagt, was würdest du denn machen, wenn ihr Mann sie schlägt? Er sagte, ich bringe ihn um. Yani, was denn? Deine Schwester darf man nicht, aber du darfst die Schwestern anderer Menschen schlagen. Und ich gebe dir noch einen kleinen Satz. Nimm das heute mit, inshallah. Vielleicht sagt man viel, aber manchmal ein Wort kann vieles ändern. Tu niemals anderen was an, was du selber hast. Wenn du diese Grenze hast, die habe ich mir getan, diese Grenze. Niemals solltest du anderen was tun, was du selber hast. Wenn du diese Grundlage beachtest, wirst du inshallah gut leben. Mag es jemand von uns getreten zu werden, verflucht zu werden, angespuckt zu werden? Ha? Mag das? Ja, warum tust du das anderen? Das ist es, das ist die Grundlage. Das ist die Grundlage im Islam, subhanallah. Und als letztes, inshallah, was ich reden möchte, wie viel Zeit haben wir noch? Ja, inshallah. Der letzte Punkt, den ich erwähnen möchte, da wir ja so viele Probleme haben, gerade unter den Muslimen, finde ich gut, wenn gerade auch die Moschee in Nur und die meisten Moscheen, dass die vielleicht ein oder zwei Leute als Seelsorger ausbilden lassen. Heute, wenn ein Moslem anruft und ein Problem hat, wirst du wenig jemand, also Leute finden, die dir helfen können. Ich rede nicht, dass er dir sagt, hab Sabr und so, das kann jeder von uns. Ich meine jemand, der wirklich ausgebildet wurde, gerade dir zu helfen in dieser Notsituation. In Aachen gibt es Leute, die dort ausgebildet worden sind. In München, in dieser großen Moschee, dieser arabischen Moschee, sind Leute ausgebildet worden. Wir müssen gucken, dass wir wirklich, gerade jetzt, wenn in Berlin, ich weiß nicht, wie viele Moscheen hier in Berlin sind, aber dass man wirklich so zwei, drei Leute hat, die wirklich gehen, die werden ausgebildet. Vielleicht habt ihr hier heute Leute, die zum Beispiel Sozialpädagogik studieren, was weiß ich was studieren. Es kann auch eine Schwester, die im Bereich der Schwestern arbeitet, dass die zu einer Seelsorgeausbildung ausgebildet werden, Beratung machen. Und dass man sich gegenseitig helfen kann. Jemand kommt rein, ich habe ein Problem. Wallahi, die Schwester so und so, ich gebe dir die Telefonnummer. Ein Bruder kommt rein, wallahi, mein Vater ist gestorben. Irgendwas ist passiert, er weiß nicht, wie er weiterkommt. Wir haben jemanden, der ihm wirklich kompetent helfen kann. Und leider, wir Muslime, wir haben auf diese Sachen nicht mehr geachtet. Deshalb viele, wallahi, es gibt viele Brüder, die suchen Hilfe und finden niemanden. Und er bleibt ein halbes Jahr, ein Jahr und er sucht und sucht und sucht und seine Situation verschlimmert sich und er sieht keinen Ausweg. Warum? Weil er keinen Moslem hat, der ihm wirklich kompetent helfen kann. Also ich habe gehört, dass wir hier eine ausgebildete Psychologin haben. Das wäre zum Beispiel in dem Bereich von Frauen sehr sinnvoll. Frauen zum Beispiel allgemein gibt es Probleme, gerade in der Ehe können Probleme auftreten, wenn Scheidungen, wenn zum Beispiel auch nach der Entbindung, viele wissen das nicht und viele Männer reagieren ganz komisch, weil die Frau nach der Entbindung vielleicht Depressionen hat, sich vielleicht komisch verhält und er denkt, was ist mit meiner Frau, warum hat sie sich verändert? Nein, es gibt Depressionen, aber wenn wir jemanden haben, der kompetent ist, dann kann er helfen. Und ihr solltet auch Vorträge machen, wirklich jemanden einladen. Wir haben auch jetzt diesen Ibrahim Rushoff, ne? Wir wollen inshallah eine Veranstaltung machen, indem er auch zu uns kommt. Wenn wir eine Veranstaltung machen, dass er auch darüber redet. Was gibt es für Möglichkeiten? Was kann man machen? Wie kann man auf das und das reagieren? Ha? Und so können wir uns inshallah helfen. Sagen wir jetzt, wie viele sind jetzt hier aus Berlin? Wie viele von euch, wenn ich jetzt kommen würde, ich hätte jetzt ein Problem. Und ich suche einen Psychologen, einen Seelsorger. Wie viele von euch können mir sofort helfen? So gesagt, guck mal, ich kenne den Bruder. Wie viele? Hebt eure Hände. Eins. Zwei. Das ist das Problem. Und das Problem, woher soll ich wissen, wenn ich ein Problem habe, dass der Bruder wirklich weiß, ob irgendjemand hat? Deshalb, solche Sachen müssen deutlich gemacht werden, indem man zum Beispiel hier Werbung macht, da Probleme, Seelsorge, da. Es gibt Schwestern zum Beispiel, wo ich sage, denen passiert sowas, dass sie vielleicht von einem Mann unsittlich, sie braucht jemanden. Aber wenn die vielleicht irgendwann in eine Moschee kommt und die sieht, da ist eine Nummer und da ist eine Schwester, die ist auch Muslima, vielleicht wird die dreimal überlegen, vielleicht soll ich sie doch anrufen. Und ihre Schwester würde sagen, das kannst du dir doch so, willst du so dein Leben leben? Such doch Hilfe. Und sagt, ach guck mal, subhanallah, ich habe eine Tafel, gerade eine Nummer, ich schreibe mir die auf und ich kann da anrufen. Und so kann man daraus kommen, inshallah, damit die Qualität des Lebens besser wird. Und damit man sich gegenseitig hilft. Und der dritte Punkt, yani ich beende damit, inshallah, was ich gemerkt habe in letzter Zeit, wallahi, wie viele Schwestern, yani die Brüder sowieso, alhamdulillah, die kämpfen gut, wenn der Vater Probleme macht und dein Bart, mich arf, die Brüder, alhamdulillah, die halten das noch aus, die kämpfen noch zu Hause. Aber viele Schwestern heute, die werden rausgeschmissen. Yani guck mal, wie kann eine Mutter es auf, yani subhanallah, mit ihrer Religion, mit ihrer Menschlichkeit vereinbaren? in der Kälte, es war minus 5 Grad in der Nacht, mit Nachthemd ihre Töchter auf die Straße zu setzen. Ich hoffe, auch wenn wir hier sitzen und über diese Themen reden, dass ihr wirklich die alarmierende Situation auch kapiert und versteht. Viele von euch leben ihr Islam, leben ihr Leben so, aber die achten gar nicht darauf, dass um sie herum viele Muslime sind, die wirklich viele Probleme haben. Und der Rasul sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, Al-Muslimu lil-Muslimi kal-Bunyan yashuddu ba'dahu ba'd. Wie ein Gebäude, was sich gegenseitig stützt. Wallahi, wenn einer fällt oder gerade am Wackeln ist, dann kann er froh sein, wenn er jemanden hat, der ihn nur erstmal festhält, bevor er auf den Boden fällt. Aber im Islam sollte es niemals so sein, inshallah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Muslime recht leiten zu dem, was er liebt und mag. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem Weg seines Propheten, inshallah, finden lassen. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa an. Nastaghfiruka.